Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Dann herzlich willkommen bei Agora Hamburg. Dankeschön. Öffentliche Diskussion zu einem Thema, was man selber wählt. Ja. Ich bin Nathan, du kannst deinen Vornamen nennen, musst du aber nicht. Ich bin Mia. Mia? Ja, herzlich willkommen hier. Dankeschön. Was ist unser Thema? Ich hatte darüber nachgedacht und zwar betrifft das auch ein bisschen mich selber. Und zwar so die Wohnungsknappheit, ich glaube generell in Deutschland, aber halt auch vor allem Hamburg. Ich bin seit 2 Jahren jetzt hier und es ist immer wieder ein Thema geworden irgendwie mit der Wohnungssuche, wo man abbleibt, wie viel was kostet. Und ich studiere halt gerade oder eine Ausbildung und da bekommt man ja nicht so mega viel Geld. Und an sich sind Wohnungen schon, kann man sich leisten, aber es ist ziemlich schwierig, überhaupt eine zu finden. Und billig sind die auch nicht. Und ich habe es letztes Mal nachgelesen, und zwar ist Hamburg irgendwie in den Top 5 oder 8 Städten mit den höchsten Mietpreisen. Ja. Und München ist sogar noch viel teurer und es ist einfach, meine Cousine wohnt da, die zahlt da über 1000 Euro für den Mietwohnung. Das ist einfach dafür, aber ja, unfassbar krass, wenn ich auch so daran denke, dass es eigentlich ein Problem ist, wenn Leute sich ausbilden wollen, sich von Berlin zum Beispiel da studieren wollen und es einfach daran scheitert, dass sie keine Wohnmöglichkeit haben und zum Beispiel auch 2 Stunden dann erstmal mit dem Zug fahren müssen. Ja. Das habe ich auch von Freunden, dass sie das machen müssen. Und dass es da einfach immer zum Gespräch kommt, mache ich das jetzt, weil ich finde da keine Wohnung. Das finde ich extrem schade. Ja, das stimmt allerdings. Das ist ja extrem schade. Ja, gut. Ich meine, die grundsätzliche Problematik ist ja Angebot und Nachfrage, ne? Ja. Das heißt, viele Leute wollen nach Hamburg und dann ja, gibt es einen Mangel an Wohnungen. Eine Seite. Andere Seite Angebot. Wie viele Wohnungen werden gebaut, sozusagen? Ja. Ne? Und wie viele Wohnungen werden bereitgestellt? Geht es dir eher um das Persönliche oder um das Generelle? Eigentlich Phänomen? Um das Generelle. Um das Generelle. Weil ich habe gemerkt, dass das einfach viele Leute betrifft. Ja. Genau, also das Interessante, was du damit reingebracht hast, ist halt Ausbildung oder sowas. Ja. Das heißt, also generell eine Entgegnung oder wie auch immer. Gab es nicht auch Bemühungen von der Ministerin, das so umzusetzen? Das müssen wir nochmal nachgucken. Dass man halt, die Antwort war doch irgendwie, sollen aufs Land ziehen oder sowas. Genau. Also, es gab viele Ideen. Ich glaube, genau. Eine Idee war auch, dass zum Beispiel irgendwas mit der Kirche war, dass das irgendwie öffentlicher Raum oder öffentlicher Platz zur Verfügung gestellt wird für Neubauten, sowas. Was natürlich auch darin resultiert, dass so Marktplätze und sowas alles verschwinden. Ja. So, ne? Und weiteres Problem in Hamburg, oder zumindest im inneren Bereich Hamburgs, ist ja, glaube ich, auch das Hochhausverbot. In Hamburg gibt es eine Regelung, dass du halt eine bestimmte Anzahl von Stockwerken überhaupt bauen kannst, außer halt mit Sondergenehmigung und so weiter. Weil wir halt, ja kurz gesagt, nicht wie Frankfurt oder New York aussehen wollen, sozusagen. Ja. Das wäre natürlich eine Option, ne? Einfach Wolkenkratzer hochziehen, Apartment und natürlich einfach möglichst viele Wohnungen auf möglichst wenig Platz bauen. Aber das Stadtbild verändert sich halt genauso, wenn du Marktplätze zubaust. Ja. Ist natürlich eine schwierige Abwägung. Und interessanterweise ist Hamburg ja vielleicht auch unter Umständen darum so begehrt, weil Hamburg ein bestimmtes Stadtbild hat. Ja. Also, ist zumindest Teil davon. Auf jeden Fall. Hamburg bringt einen gewissen Charme mit sich. Auch mit der Elbe, der Elbphilharmonie ist es einfach schön, finde ich auch hier. Ja, genau. Also, keine Frage. Und halt auch mit den Plätzen und dem vielen Grün und so weiter. Parks oder sonst was. Ja. Parks mit Wohnungen zubauen. Ja. Also, andere Antwort, die es, glaube ich, manchmal gab, ist ja, dann zieh halt aufs Land, so ungefähr. Ja. Ein interessanter Punkt da ist natürlich Ausbildung und Studium und sonst was und so weiter. Wenn halt die großen Unis oder wie auch immer, die Ausbildungsstätten, die Jobs, die Ausbildungsplätze und so weiter in der Stadt sind, dann kannst du nicht, also dann ist halt 2 Stunden Zugfahren angesagt, wenn du dann auf dem Land wohnst. Vor dem Hintergrund ist natürlich Digitalisierung interessant, also Fernstudium oder schon. Unter Umständen sogar Ausbildung oder halt sogar Work from Home, also das halt einfach dadurch die Ballungsräume so ein bisschen entfernen. Hast du da in deinem Umfeld, kriegst du da was mit, ob das so irgendwas macht? Also so von wegen, dass Leute meinetwegen von zu Hause aus arbeiten oder von zu Hause aus studieren oder wie auch immer und das, was irgendwie einfacher wird dadurch? Ich kenne wenige, die von zu Hause studieren können, weil ich studiere, also ich mache eine Schauspielausbildung. Ja, und im Schauspiel ist das extrem schwierig, von zu Hause zu arbeiten. Ja, ja. Weil da muss man irgendwie vor Ort sein und präsent sein. Ja. Ja, und von zu Hause arbeiten ist dann natürlich... Ja, wir haben mal versucht, aber ich muss auch sagen, wird auch zurückgemeldet von der Schauspielschule, die Corona-Zeit, wo es halt, wo man jetzt nicht in einem kleinen Raum sein darf, sich gegenseitig anbrüllen darf, was man auch schon gemacht hat. Ja. Ging einfach nicht und da ist fast die Schauspielschule irgendwie bankrott gegangen. Und es, da sind einfach viele Berufsbilder, wo es nicht geht. Ja, genau. Davor war ich bei den Johannitern und da ging es auch schlecht. Wegen Erste-Hilfe-Kurse, der Rettungsdienst, die Schulungen, vieles muss einfach... Dass man quasi das vor Ort macht, die Handgriffe und jemand genau. draufschaut und so weiter. Ja, weil es ist einfach, es geht generell so, irgendwo, überall, wo einfach sehr viel Praktisches im Vordergrund liegt, ist es schwer, das irgendwie so online umzusetzen, dass auch alle ja, Richtlinien und sowas erfüllt sind. Weil wir haben natürlich immer überall Regeln, die man irgendwie befolgen muss und ja, wo man was abhandeln muss. Und das erstmal irgendwie auf online zu kriegen, ist schon hart. Ja, und inhaltlich ist es ja auch, also ist vielleicht, ja. Die Regeln sind ja auch teilweise sinnvoll. Dass man halt, die Überprüfbarkeit ist wahrscheinlich das Hauptproblem bei praktischen Sachen. Also du kannst natürlich ein YouTube-Tutorial angucken sozusagen und halt dann die Handgriffe sehen, aber umgekehrt dann irgendwie einen Test machen oder sonst was, der halt wirklich abprüft, ob das angekommen ist oder nicht, ist natürlich dann problematisch. Das ist sehr problematisch. Dann nicht irgendwie testen kann. Also jetzt bei Erste Hilfe. Das ist eigentlich kaum unmöglich. Also mussten auch eine Sanitäterprüfung machen und da in den Raum gehen und da Leute abschleppen mit Kunstblut und so. Ich wüsste nicht, wie ich das online machen soll. Irgendwie in mein Handy sprechen, so jetzt müssen wir den Blutdruck messen. Und jetzt müssen wir die Person in Sicherheit bringen oder sowas. Das ist einfach. Ja, ich meine, auch gerade wenn es um das Testen von praktischen Szenarien geht und das Simulieren von praktischen Szenarien, da kommt ja quasi Schauspieler und Erste Hilfe zusammen. Das Ganze muss ja auch bis zu einem gewissen Grad überzeugend sein, damit es auch so ein bisschen einen Trainingseffekt hat, wenn da überall Blut ist oder so. Das macht ja was, sozusagen, für den Trainingseffekt. Ja, okay. Das heißt definitiv, es gibt genügend Berufsbilder, bei denen das nicht ohne weiteres umsetzbar ist. Ja. Es gibt wahrscheinlich schon ein paar Berufsbilder, bei denen hat ja auch Corona-Zeit viel dran gemacht, glaube ich, dass mehr Fernstudium, mehr Fernausbildung, mehr Work from Home. Das heißt, eine Hoffnung wäre, dass das so ein bisschen die Wohnungssituation in den Städten entzerren kann, dass zumindest die Leute, bei denen es möglich ist, denken, ja gut, ich kann von zu Hause arbeiten. Das stimmt. Ich finde in der Stadt schwer eine Wohnung, dann ziehe ich einfach raus. Ja. Sozusagen. Mit dem 49-Euro-Ticket wird das ja auch schon einfacher, finde ich, dass man sich in den Zug setzt und dann auch mal täglich dann längere Strecke fahren kann. Das würde ich sonst nicht machen, weil es mir persönlich zu teuer wäre. Ja. In Hamburg habe ich natürlich auch kein Auto, weil es einfach ein Auto. Parkplatzsuche, Parkplatzkosten und so weiter. Das, mal ganz abgesehen von Autokosten. Deswegen finde ich schon, dass das 49-Euro-Ticket zum Beispiel ein gutes Entgegenkommen ist, vor allem für StudentInnen, SchülerInnen, dass sich das leisten können, auch eine längere Strecke zu fahren. Ja, also natürlich ist die Fahrzeit selber dann immer noch was, was man in Kauf nehmen muss, natürlich. Aber es ist zumindest ein Schritt in die Richtung. Ja. Was gibt es noch? Innerhalb von Städten, zumindest in Hamburg, ich weiß gar nicht, wie das in anderen Städten verbreitet ist, kannst du natürlich versuchen, also das ist jetzt nichts, was man auf individueller Ebene so einfach umsetzen kann, aber halt so etwas wie Wohnungsbaugenossenschaften. Ja. Das ist ein weiteres Mittel, dass man halt dafür sorgt, dass, Stichwort Angebot und Nachfrage, wenn halt die Vermieter sagen, frei wirtschaften und sagen, na gut, was kann ich denn dafür nehmen? Und dann nehmen sie das, dann schraubt sich das Ganze natürlich schneller in die Höhe. Ne, wenn sobald eine große Nachfrage ist, nehmen die halt einfach das Doppelte so ungefähr. Wir finden immer noch Leute. Von den 200, die dann zur Wohnungsbesichtigung kommen, gibt es irgendjemanden, der zahlen möchte. Das heißt, eine Option, Wohnungsbaugenossenschaften, dass man halt sagt, na gut, wir haben nicht mehr diese Situation, dass die Vermieter frei wirtschaften, sondern das ist sozusagen eben eine Genossenschaft von letztendlich Mietern, die halt versuchen, für sich selber Wohnungen bereitzustellen. Ein Problem dabei ist, also bei den meisten Wohnungsbaugenossenschaften natürlich, dass du Startkapital brauchst, also du musst ja sozusagen, du musst Anteile an deine Genossenschaft erwerben, das heißt, Eingangshürde, ist halt nicht für jeden machbar. Aber das mit der Genossenschaft, es wird ja auch eigentlich vererbt, diese Genossenschaftsanteile, glaube ich, weil... Könnten auf jeden Fall, ja. Also, ich weiß nicht genau, wie es damit ist, aber ich habe es nur so ein bisschen von Freunden und auch aus der eigenen Familie gehört, dass man Anteile vererbt bekommen kann. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass da irgendwie ab einem bestimmten Alter dann auch abgelaufen ist. Weil zum Beispiel bei mir war es so, dass ich zu spät angedackelt gekommen bin und dann war mein Anteil weg. Das verstehe ich nicht ganz. Wie zu spät angedacht gekommen und dann also, weg. Also meine Familie ist in einer Berufsgenossenschaft mit auch Wohnungen und dies und das. Ganze Paket. Und weil ich über 18 bin, oder geworden bin, und dann erst nach einer Wohnung gesucht habe aktiv, ist es mir sozusagen entglitten, dass ich in der Zeit, wo ich noch nicht 18 war, Anspruch auf dieses Wohnungsrecht hatte in der Genossenschaft. Ah, okay. Ja, ja. Aber also das ist natürlich, ich glaube, das ist einfach unterschiedlich zwischen Genossenschaften. Das kann halt sehr gut sein, ja. Also gerade wahrscheinlich, wenn es das volle Paket ist, wird es wahrscheinlich eine kleinere Genossenschaft sein, mit relativ wenig Mitgliedern. Das ist dann meistens eher so. Und zumindest in Hamburg gibt es ja auch einige große Wohnungsbaugenossenschaften, die einfach, also das Hauptproblem da ist, Mitglied zu werden, weil es halt Wartelisten gibt und so weiter. Total. Weil sie können natürlich, die bauen zwar auch Wohnungen, aber sie können eben nur in dem Umfang neue Mitglieder aufnehmen, in dem sie Wohnungen bauen. Ja. Das ist dann sozusagen das andere Problem. Das ist ja auch, kommt mir schon fast komplizierter vor, in diese Genossenschaft reinzukommen, als einfach so frei Schnauze nach einer Wohnung zu suchen, tatsächlich. Es ist definitiv komplizierter. Die Frage ist, ob halt langfristig der stimmt, der Mehrwert da ist. Ne? Das ist ja. Und halt, wie gesagt, das Problem mit der Hürde, ne? Dass du halt die Anteile kaufen musst, um einzutreten. Das heißt, du brauchst ein Startkapital. Das stimmt. So, das ist dann halt so eine Sache. Aber ich glaube, das haben die meisten mit 18. Nee, also, oder halt dann höchstens, wenn die Eltern sich bereit erklären, sowas zu machen oder so. Stimmt. Und halt auch dann nur, was natürlich da eine zusätzliche Limitierung ist, ist halt vielleicht ja bei allen Lösungen, außer wir bauen viele neue Wohnungen so, dass du halt dann auch so eine gewisse Bindung hast. Das ist natürlich nervig, wenn du dann Mitglied bei der Wohnungsbaugenossenschaft wirst, nur um 3 Jahre deinen Bachelor in Hamburg zu machen. Das stimmt. Und danach bist du halt wieder weg. So, das ist halt dann ist der Mehrwert vielleicht nicht genauso hoch da. Es schwierige Sache. Es ist immer so ein Abwägen, weil man kriegt ja kaum irgendwas, um dass irgendwas anderes wegfällt. Und deswegen muss man halt immer gucken, wo man bleibt. Ja. Auch generell ist es kein einfaches Thema natürlich, ne? Ja. Weil ja, was auf jeden Fall ja schon passiert ist in den Großstädten, glaube ich, ist halt ein Wechsel von, also hin zu WGs oder so. Ja. Viel mehr WGs, um halt den höheren Kosten entgegenzuwirken. Natürlich. Also je nachdem, was man mag, aber es ist halt nicht die gleiche Wohnungsqualität sozusagen. Ja. Also weniger Raum einfach, ne? Oder mehr geteilter Raum oder sowas. Aber an sich finde ich das schon mal besser, dass WGs gefördert werden, dass es noch mehr WGs gibt. Ja. Ich mache auch gerade eine WG auf, sozusagen, einfach weil es mir finanziell entgegenkommt und weil ich nicht gerne alleine bin. Ja, das ist dann natürlich die beste Kombination. Wenn die zwei Dinge. Das finde ich einfach sehr ansprechend, dass man da irgendwie sich vergemeinschaftet, weil wenn jeder jetzt sozusagen alleine eine Wohnung hätte, dann sieht es nochmal ganz anders aus, glaube ich. Ja. Ja. Ja, ja. Dann sieht es nochmal ganz anders aus. Dann wäre noch die Frage, wie viele Leute sich dann noch die Preise leisten können. Ich glaube nicht. Das wäre dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich weiß gar nicht. Gut, wenn man zum Studium nach Hamburg kommt, gibt es natürlich auch noch Studentenwohnhäuser oder sowas. Ja. Aber auch da gibt es, glaube ich, Wartelisten und sowas. Ne? Die sind auch komplett überlaufen. Ja. Unfassbar. Das ist echt. Weißt du denn? Ja, aber andererseits, also ja, wie gehst du dann halt die Reaktion wahrscheinlich, ne? Ja. Ich meine, so viele andere. Also man könnte natürlich sowas wie Mietpreisdeckel oder so, gibt es da auch teilweise Diskussionen. Ich hatte mich da immer mal beschäftigt. Da gab es, glaube ich, irgendeine Bremse. So Bremse. Ja, Mietpreisbremse. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das war auch in Berlin, wurde das mal eingeführt und glaube ich da mittlerweile wieder abgeschafft. Oder ja, ich glaube, das war 2021 vielleicht. Ja, ein bisschen her. Und dann halt aber auch wieder abgeschafft. Es war halt eine temporäre Lösung. Ja, ja, genau. Es gibt viele temporäre Lösungen. Ich weiß den Mechanismus nicht mehr genau, warum es da langfristig nicht geklappt hat. Aber ich hatte mich damit beschäftigt. Ich weiß es auch nicht mehr. Also ich hatte aber auch von Leuten im Sinne von Ökonomen oder sonst was dann so ein paar Dinge gehört, dass das halt einfach langfristig leider keine Lösung ist. Weil ich glaube, es gibt irgendwelche Mechanismen, das zu umgehen oder dass der Preis dann halt anders umgelegt wird. Sonst was. Ja. Müsste ich mir nochmal genau angucken. Ja, schade. Also kurzfristige Lösungen helfen leider nicht beim langfristigen. Das heißt, ja gut, ist die Lösung mehr Wohnung bauen? Vielleicht. Aber mal gucken, wo? Genau, das ist halt dann das Hauptding. Ne? Also einerseits, du kannst natürlich am Stadtrand Wohnungen bauen, aber ich würde davon ausgehen, dass das auch schon passiert, bis zu einem gewissen Umfang. Nur da hast man halt immer noch das Problem, dann lange Fahrzeiten zu haben. Das ist mit extrem sozialistischen Lösungen oder so. Das ist, wenn du einfach Wohnungsbau und Wohnungsangebot verstaatlichst, quasi. Auch schon mal nachgedacht, aber ich weiß auch nicht. Ja, ist halt auch nicht wirklich, Also wenn einfach ein Wohnungsmangel beherrscht in Gegenden, wo viele Leute hinwollen, dann ist es halt, die zauberst du dadurch ja auch nicht her. Also du kannst dann halt höchstens ein anderes Verteilungssystem einführen, als wer zahlt am meisten. Aber auch dann, ich meine, irgendwie müsstest du es entscheiden. Ja. Das hat dann auch sehr seltsame Auswirkungen auf Stadtbild wahrscheinlich. Ja. Wäre das Angebot nicht besser. Tja. Ja. Sieht so aus, als würden wir keine einfache Lösung. Nee, tatsächlich ein paar Ansätze zumindest. Ja. Also auf persönlicher Ebene. Ja. Und im großen Stil, ja, fast nur. Ja. Wohnungsbau, nicht wahr? Ja. Wieder. Ja. Kommen wir noch irgendwo hin oder belassen wir es dabei? Ich glaube, Thema wird sowieso bleiben. Auch die nächsten Jahre, denke ich noch, weil Wohnungssuche ist immer ein Thema, glaube ich. Auch kein einfaches. Aber ich glaube, deswegen muss man sich nicht so Gedanken darüber machen, dass es vergessen wird. Ja. Wie das für andere Themen. So, das aber. Nicht, nee. Ja. Wärst du eine. Ja, gut, wenn du jetzt zum Studium hier bist, hast du ein Gefühl und eine Meinung dazu? Wie das jetzt ist mit meinetwegen, wie wichtig es ist, das Stadtbild aufrechtzuerhalten oder halt meinetwegen Wolkenkratzer zu bauen, Parks so zu bauen oder Plätze zu bauen oder so etwas. Ich liebe Parks. Ich finde das irgendwie irgendwo doof, wenn man Teile von Natur abschafft, um da ein Haus hinzubauen. Andererseits brauchen wir Häuser. Ja. So, wenn man Zucker vermeiden will, aber Zuckerwatte essen will, ja. Geht halt auch nicht. So, ja. Muss man halt gucken. So, und da habe ich auch nicht wirklich die Hintergrundinformationen für. Ja, ich meine, wahrscheinlich gibt es auch keine richtige generelle Antwort. Ne? Wahrscheinlich ist es dann halt von Fall zu Fall. Also, so eine Spaßidee von mir war mal, ich weiß nicht, ob das realistisch ist, schön ist die auch nicht, ich gebe es zu, aber dass man nicht hochbaut, sondern vielleicht runter. Höhlen bauen. Ja, das ist überhaupt nicht gesund, glaube ich. Das ist auch nicht schön, wenn man 3 Jahre für Ausbildung in einem Keller wohnt. Aber wenn wir zum Beispiel rein theoretisch bei jedem Haus 2 Stockwerke runterbaut anstatt hoch, dann könnte es vielleicht dagegen steuern. Ah, okay, ja. Ja, also verstehe ich. Oder nicht unbedingt Wohnungen, in denen Menschen wohnen, aber vielleicht Parkhäuser, dass die unten sind. Genau, also ich weiß. Oder Banken oder. Also ich weiß, noch? Dass Zukunftskonzepte, also ich weiß jetzt nicht so im Bezug auf Hamburg, aber so ein bisschen in anderen Städten gab es, glaube ich, so Zukunftskonzepte, dass halt viel mehr Verkehr unterirdisch stattfindet. Ja. Und dass du dann halt oben, gerade meinetwegen für Parks oder sowas, halt einfach mehr Fläche hast. Ja. Das heißt, man spart in anderen Bereichen ein, um für Wohnplatz und Stadtbild dann oben Platz zu haben. Also natürlich, ein paar Probleme sind, ich glaube, es ist wesentlich teurer in die Tiefe zu bauen, als in die Höhe. Es ist teurer. Und natürlich, jetzt in Hamburg, wir sind ja jetzt nicht in den USA, wo alle Stromleitungen oberirdisch verlegt sind oder so. Das heißt, du hast Rohre, du hast Strom und so weiter, bis du halt alles einplanen musst in den Bau. Ich muss aber persönlich, ich glaube, ich wäre lieber im 13. Stock mit Fenster als im 13. Untergeschoss ohne Fenster, glaube ich. Und Belüftung und sowas natürlich. Ja. Genau, alles dazu. Was ich, das wäre, oh Gott, ich glaube, das würdest du in Hamburg gelyncht, geteert und gefedert werden, wenn du das vorschlägst. Aber ich habe mal für Tokio, glaube ich, gab so, also ich habe keine Ahnung, ob das in irgendeinem Umfeld umgesetzt wurde mittlerweile, aber ich glaube, da gab es Pläne, quasi den ganzen Stadtteil auf die Bucht zu bauen, also aufs Wasser. Dass du halt einfach quasi Wohnraum auf dem Wasser schaffst. Das habe ich gehört, ja. Und dadurch ja eben das Stadtgebiet entlastet. Okay, das ist aber ein ganz anderes Haus, wenn man was Wohnraum angeht. Ich glaube, Japan hat aber schon öfter versucht, zum Beispiel die Straßen höher zu bauen. Da sind ja viele Straßen verlaufen in so einem Brückensystem. Ah, okay. Dass du unter den Brücken mehr Fläche hast. Zum Beispiel viele Straßenviertel und Stadtviertel auch einfach hoch verlegt sind. Ah, okay, ja. Da gab es, glaube ich, mal dieses S-Bahn-Versuch in China oder Peking, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Aber da wurde die Bahn über die Straßen verlegt, dass man die Straße hat und dass oben drüber die Bahn fährt, über die Autos rüber. Ah, ja, das habe ich sogar auch gesehen. Ja? Das war so. Ja, das war noch nicht mal, dass du oben eine Brücke baust oder so, sondern die Schienen sind im Prinzip am Straßenrand verlegt und die Bahn selber hat sozusagen Beine, auf denen sie dann fährt. Ja, doch, das hat ja, sowas kann man halt, wobei sowas ist eher, hilft wahrscheinlich gerade mal so. Klingt doch ein bisschen utopisch. Ja, und das hilft halt gerade mal so für Verkehrschaos und nicht unbedingt für Wohnraum vermutlich. Wahrscheinlich nicht, aber es wäre ein Ansatz, um Platz zu sparen. Ja. Rein theoretisch. Ja, oder halt so. Da fängt es ja vielleicht an. Sowas wie der Bunker oder so, also ja. Ne, in der Schanze, dass du halt Parkflächen, das ist ja, glaube ich, auch ganz groß in Tokio oder halt Japan, dass du halt einfach, ja. keine Ahnung, so Freiraum, also Plätze, Sportplätze und sonst was alles auf Häuserdächern hast. Das ist so. Stimmt. Also ich kenne es nur jetzt von Film oder so, aber das ist dann teilweise so, dass du ja. irgendwie so über die Stadt eine Kamerafahrt ja. hast und da ist einfach ein Fußballplatz mit Netz drumherum und die Leute spielen da oben halt Fußball ja. oder sowas. Das wäre schon. Da können wir vielleicht auch von anderen Räumen noch was lernen. Ja. Und ich meine, so viele Nachteile gibt es dafür, ja. Sicherheitsrisiken wahrscheinlich oder halt Statik oder so, aber keine Ahnung, wenn jetzt 20 Leute auf einem Dach sind. Ich glaube nicht, dass das ein langfristiges Problem ist mit der Statik. Ja. Aber ich glaube schon, dass. Das wäre eine Lösung, einfach alle Parks zubauen und dann die Parks, ja okay, Parks ist schwer mit Erde und so weiter, aber sowas wie Sportplätze oder so. Einfach das zu stimmt. Haus hinstellen, Sportplatz aufs Dach. Zack. Das ist schon cool. Irgendwo. Ja. Ja. Ja, dann haben wir ein bisschen Zukunftsmusik noch. Ja. Einfach hochbauen. Einfach hochbauen. Ja. Und nicht zu hoch. Ich mag auch mal. Ich mag nee. Hamburg. Als alles Stadt. Maßen. Ja, aber ich, wenn man halt hier wohnt und eine Wohnung hat, hat man auch leicht reden. Ne? Also, das stimmt. Naja. Naja. Du musst sie nur behalten. Guter Punkt. Ja, gut, dann würde ich sagen, haben wir es, oder? Haben wir es. Ja. Danke, dass du dich drauf eingelassen hast. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.